sind wir auch zu anderen Zeiten als zu Ostern verpflichtet zu kommunizieren. Wir sind auch in Todesgefahr verpflichtet zu kommunizieren.